Erster als König David alt und sehr betagt war, konnte er nicht mehr warm werden, obwohl man ihn in Decken wickelte. Zweiter seine Diener sagten zu ihm, wir müssen für unseren Herrn, den König, eine junge Frau suchen, die noch Jungfrau ist. Sie soll dem König dienen und ihn pflegen, denn wenn sie bei ihm liegt, wird er warm werden. Dritter sie suchten im ganzen Land Israel nach einer sehr schönen jungen Frau. Sie fanden Abisag aus Sunem und brachten sie zum König. Vierter sie war ein sehr schönes Mädchen. Sie wurde die Pflegerin des Königs und diente ihm, aber der König hatte keinen Geschlechtsverkehr mit ihr. Fünfter Adonia, der Sohn der Haggit, wurde überheblich und dachte, ich werde König. Deshalb besorgte er sich Wagen, Pferde und 50 Männer, die vor ihm herliefen. Sechstes sein Vater hatte ihn nie in seinem Leben traurig gemacht oder gefragt, warum hast du das getan? Adonia war auch sehr schön und wurde nach Absalom geboren. Siebter er sprach mit Job, dem Sohn der Zeruja, und mit dem Priester Abiatar, und sie unterstützten Adonia. Achter der Priester Zadok, Benaja, der Sohn Jehojadas, der Prophet Nathan, Simei, Rei und David starke Männer unterstützten Adonia jedoch nicht. Neunter als Adonia am Schlangenstein, der neben der Wokerquelle liegt, Schafe, Rinder und gemästete Kälber für ein Opfermahl schlachtete, lud er alle seine Brüder, die Prinzen und alle Diener des Königs aus Juda ein. Zehnter aber er lud den Propheten Nathan, Benaja, die starken Männer und seinen Bruder Salomo nicht ein. Elfter da sagte Nathan zu Bathsheba, Salomos Mutter, hast du nicht gehört, dass Adonia, der Sohn der Haggit, König geworden ist, ohne dass unser Herr David davon weiß? Zwölfter ich will dir nun einen Rat geben, wie du dein Leben und das deines Sohnes Salomo retten kannst. Dreizehnter geht zu König David und sagt zu ihm, mein Herr und König, hast du deiner Dienerin nicht geschworen, dass dein Sohn Salomo nach dir König sein und auf deinem Thron sitzen soll? Warum ist dann jetzt Adonia König geworden? Vierzehnter während du noch mit dem König sprichst, werde ich nach dir hereinkommen und deine Worte bestätigen. Fünfzehnter Bathsheba ging zum König in sein Zimmer. Der König war sehr alt und Abisag aus Sunem diente ihm. Sechzehnter als Bathsheba sich verbeugt und vor dem König niedergekniet hatte, fragte der König, was möchtest du? Siebzehnter sie antwortete ihm, mein Herr, du hast deiner Dienerin bei Jahwe, deinem Gott, geschworen, dein Sohn Salomo soll nach mir König sein und auf meinem Thron sitzen. Achtzehnter aber jetzt ist Adonia König geworden, und du, mein Herr und König, weißt nichts davon. Neunzehnter er hat viele Ochsen, gemästete Kälber und Schafe geschlachtet und alle königlichen Prinzen, den Priester Abiatar und Job, den Heerführer, eingeladen. Deinen Diener Salomo hat er jedoch nicht eingeladen. Zwanzigster mein Herr und König, ganz Israel schaut auf dich, damit du ihnen sagst, wer nach dir auf deinem Thron sitzen soll. 21. sonst wird es passieren, sobald mein Herr und König stirbt, werden mein Sohn Salomo und ich als Verbrecher behandelt werden. 22. während sie noch mit dem König sprach, kam der Prophet Nathan. 23. Mann sagte dem König, der Prophet Nathan ist da. Als er vor den König kam und sich vor ihm auf den Boden warf, 24. sagte Nathan, mein Herr und König, hast du befohlen, dass Adonia nach dir König sein und auf deinem Thron sitzen soll? 25. denn er ist heute hinuntergegangen und hat viele Ochsen, gemästete Kälber und Schafe geschlachtet. Er hat alle königlichen Prinzen, die Heerführer und den Priester Abiatar eingeladen. Jetzt essen und trinken sie vor ihm und rufen, es lebe König Adonia. 26. aber mich, deinen Diener, sowie den Priester Zadok, Benaja, den Sohn Jehojadas und deinen Diener Salomo hat er nicht eingeladen. 27. ist das alles auf Befehl meines königlichen Herrn geschehen, weil du deinen Diener nicht wissen ließest, wer nach dir, mein Herr und König, auf deinem Thron sitzen soll? 28. König David antwortete, ruft mir Bathsheba. Als sie zum König kam und vor ihm stand, 29. da schwor der König und sagte, so wahr Jahwe lebt, der mich aus allen Schwierigkeiten gerettet hat, 30. Ich habe dir bei Jahwe, dem Gott Israels, geschworen, dass dein Sohn Salomo nach mir König sein und an meiner Stelle auf meinem Thron sitzen soll. Das werde ich heute wahr machen. 31. da verbeugte sich Bathsheba mit ihrem Gesicht zur Erde, fiel vor dem König nieder und sagte, mein Herr, König David, lebe für immer. 32. König David befahl, ruft mir den Priester Zadok, den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jehojadas. Als sie zum König kamen, 33. befahl der König ihnen, nehmt die Diener eures Herrn mit euch. Dann lasst meinen Sohn Salomo auf mein eigenes Maultier steigen und bringt ihn zur Gihonquelle hinunter. 34. Dort sollen der Priester Zadok und der Prophet Nathan ihn zum König über Israel salben. Danach blast in die Posaune und ruft, es lebe König Salomo. 35. Danach sollt ihr ihm wieder herauffolgen, damit er hereinkommt und sich auf meinen Thron setzt und an meiner Stelle König ist. Denn ich habe ihn bestimmt, dass er Fürst über Israel und Juda sein soll. 36. Benaja, der Sohn Jehojadas, antwortete dem König, so soll es sein. So möge es Jahwe, der Gott meines Herrn, des Königs, wollen. 37. Wie Jahwe mit meinem Herrn, dem König, war, so soll er auch mit Salomo sein und seinen Thron noch größer machen als den meines Herrn, König Davids. 38. Da gingen der Priester Zadok, der Prophet Nathan und Benaja, der Sohn Jehojadas, zusammen mit den Kretern und Plättern hinunter. Sie ließen Salomo auf das Maultier König Davids steigen und brachten ihn zur Gihonquelle. 39. Danach nahm der Priester Zadok das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo. Dann bliesen sie in die Posaune, und das ganze Volk rief, es lebe König Salomo. 40. Das ganze Volk zog hinter ihm her hinauf. Dabei bliesen die Leute auf Flöten und jubelten so laut, dass die Erde fast von ihrem Geschrei bebte. 41. Adonia und alle seine Gäste hörten das, als sie gerade das Essen beendet hatten. Als Job den Posaunenschall hörte, fragte er, was bedeutet dieser Lärm und Aufruhr in der Stadt? 42. Während er noch sprach, kam Jonathan, der Sohn des Priesters Abjatar. Adonia sagte, komm her, denn du bist ein tüchtiger Mann und wirst gute Nachrichten bringen. 43. Jonathan antwortete Adonia, ja. Unser Herr, König David, hat Salomo zum König gemacht. 44. Der König hat ihm den Priester Zadok, den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jehojadas, zusammen mit den Kretern und Plättern mitgegeben. Sie haben ihn auf das Maultier des Königs steigen lassen, 45. Dann haben ihn der Priester Zadok und der Prophet Nathan an der Gihonquelle zum König gesalbt und sind mit Jubel von dort heraufgezogen, so dass die Stadt in Aufruhr geriet. Das war der Lärm, den ihr gehört habt. 46. Außerdem hat sich Salomo auf den königlichen Thron gesetzt, 47. Und die Diener des Königs sind bereits hineingegangen, um unserem Herrn, König David, Glück zu wünschen. Sie sagten, dein Gott mache Salomos Namen noch berühmter als deinen Namen und seinen Thron noch größer als deinen Thron. Und der König hat sich auf seinem Bett verbeugt. 48. Und der König hat weiter gesagt, gelobt sei Jahwe, der Gott Israels, der es heute so gefügt hat, dass jemand auf meinem Thron sitzt, so dass meine Augen es sehen. 49. Da erschraken alle, die von Adonia eingeladen waren, brachen auf und gingen jeder seinen Weg. 50. Adonia aber hatte große Angst vor Salomo, eilte hin und ergriff die Hörner des Altars. 51. Als Salomo gemeldet wurde, Adonia hält jetzt aus Angst vor König Salomo die Hörner des Altars fest und sagt, König Salomo muss mir zuerst schwören, dass er seinen Diener nicht töten lassen will. 52. Da entschied Salomo, wenn er sich als ein guter Mann erweist, soll ihm nichts geschehen. Aber wenn er Böses tut, muss er sterben. 53. Die Boten König Salomos holten ihn vom Altar herunter. Als er hereinkam, fiel er vor König Salomo nieder. Salomo sagte zu ihm, geh in dein Haus.